Im Kombinat für Obstverarbeitung Taedonggang wurde ein origineller Prozess für Apfelduftextraktion neu geschaffen. Getreu dem Appell der Partei der Arbeit Koreas, in den Leichtindustriezweigen die einheimischen Rohstoffe und Materialien zu verwenden, entwickelten die Funktionäre, Techniker und Arbeiter des Kombinats durch energische Anstrengungen eine neue originelle Technik für die Naturduftextraktion, die es ermöglicht, den Apfelduft ganz sicher und effektiv zu extrahieren, und schufen mit eigener Kraft, Technik und Anlagen einen Prozess für Duftextraktion. Die technischen und wirtschaftlichen Kennziffern wie Duftkonzentrationsmultiplum, Duftausbeute und Duftkonzentration sind auf dem Weltniveau. Durch die Entwicklung der Technik der Extraktion des Naturobstdufts und die Schaffung des Produktionsprozesses wird bei der selbstständigen Entwicklung der Essenztechnik und der Lebensmittelindustrie des Landes eine große Wende eingeleitet.